mich, wo du bist. Du wirst von mir vermisst. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Meine Gedanken sind nur noch bei dir. So sehr wünscht ich mir, du wärst hier. Warum lebst du so fern? Ich hab dich doch so gern. Doch nur per Chat und Telefon kann ich dich nicht verlieren. Auf Dauer geht's nicht gut, das muss ich mal sagen. Es ist eine Sehnsucht, sie ist nicht mehr zu ertragen. Ich muss dir was erzählen, darf ich es wagen? Verliebtheit ist nur ein Gefühl, doch ich fühle es für dich. Lass mich nicht im Stich, oh, bitte lass mich nie im Stich. Lass mich nie allein, denn ich möchte bei dir sein. Nur wir beide, nur wir beide, du und ich. Einfach ist es für mich nicht, man kriegt dich nur her zu Gesicht. Nur vom hellen Bildschirm Licht. Schöner wär's real, doch bleibt uns noch nicht die Wahl. Ist es auch für dich so ne Qual? Schade wär's, wenn nicht. Schade wär's, wenn nicht. Mm, oh, oh. Verliebtheit ist nur ein Gefühl, ach, ich fühle es für dich. Lass mich nicht im Stich, oh, bitte lass mich nie im Stich. Lass mich nie allein, denn ich möchte bei dir sein. Nur wir beide, nur wir beide, du und ich. Nein, jedes Wort, was ich hier schreibe, schreib, wie es wirklich ist, auch wenn du nicht bei mir bist. Oh, oh, es wär schön, wenn du genauso fühlst wie ich. Ich würd mich gerne an dich kuscheln, ganz nah an dich. Ganz nah an dich. Verliebtheit ist nur ein Gefühl, doch ich fühl's für dich. Lass mich nicht im Stich, lass mich nicht im Stich. Oh, bitte lass mich nie im Stich. Lass mich nie allein, denn ich möchte bei dir sein.